bin anders irgendwie. Ich lieb mich. Ich lieb mich mit all meinen Fehlern und Wissenslücken. Ich lieb mich. Ich bin mich gut und wenn ich könnte, würde ich mich selber ficken. Wenn ich könnte, würde ich mich selber ficken. Wenn ich könnte, würde ich mich selber ficken, baby. Überall beliebt, aber das kann ich schon verstehen. Und was du so von mir hältst, verändert schon nicht meine Welt, denn ich werde meinen Weg gehen. Ich mich wegen dir ändere, fehlt mir gerade noch. Ich halt die Fahne weiter hoch. Ich lieb mich. Ich lieb mich mit all meinen Fehlern und Wissenslücken. Ich lieb mich. Ich bin mich gut und wenn ich könnte, würde ich mich selber ficken. All meinen Fehlern und Wissenslücken. Ich lieb mich. Ich bin mich gut und wenn ich könnte, würde ich mich selber ficken. Und was du so von mir hältst, interessierte mich noch nie. Ich halt die Fahne weiter hoch. Ich bin anders irgendwie.